Ja, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr ganz schnell diese Nummer hier wählen. 0180 5678 111, oder ihr könnt mir auch faxen unter 0180 5678 110, und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer darauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Erster Anrufer heute Nacht, Christoph, 34 Jahre alt. Hallo Christoph. Hallo. Dein Thema. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Domian. Vielen Dank. Mein Thema ist, also ich habe mich gestern tierisch blamiert. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe bis zum 28. Lebensjahr mir immer noch gedacht, du bleibst also Jungfrau, mhm, und sparst dich auch für die Ehe. Mhm. Und bis zum 28. Lebensjahr hat sie da gar nichts getan. Kein also, Sex? Nein. Kein Kultus? Gar nichts. Nein, und, natürlich kein Kultus. Nein. Moment. Ja. Und bis zum, sagen wir mal, gestern Zeitpunkt, also nichts Intensives. Bis wann? Bis? Bis gestern. Bis gestern. Also, du bist jetzt... Wir haben jetzt heute Samstag, also vorgestern. Du bist ja 34 jetzt, ne? Ja, ja, das ist richtig. Ja. Nichts Intensives. Nichts Intensives. Das heißt, so ein bisschen Fummeln war schon mal gewesen. Ja, ja. Ja, ja, aber kein Sex. Und ja, das habe ich den Damen damals auch immer gesagt. Mhm. Also, das läuft nicht. Entweder Heirat und dann richtig oder gar nicht vorher. Mhm. Darüber sprechen wir gleich noch, aber erzähl erstmal weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Gestern ist es dann halt... Vielmehr, Donnerstagabend ist es dann halt so weit gewesen. Ja. Dass es dann halt so gekommen ist. Du lagst mit einer Schönen im Bett. Richtig, ja, ja, richtig. Mehr oder weniger. Ich habe die vor 2 Wochen kennengelernt. Ja. Wie heißt das? Ja. Und wann waren wir im Kino? Dann waren wir einen Kaffee trinken. Und gestern Abend hat sie dann halt die Initiative ergriffen. Mhm. Und sagt ja und so und so. Und da habe ich immer gesagt, ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ist es dann passiert und die hat mich tierisch ausgelacht hinterher. Sie hat dich ausgelacht? Ja. Wo ist es passiert? Bei dir zu Hause? Nein, bei ihr. Bei ihr. Wir waren abends noch einen Kaffee trinken, mhm, waren dann noch tanzen. Ist es im Bett passiert? Mhm. Klassisch. Klassisch, ja. Das war für mich hat's denn nicht funktioniert? Nein, es war für mich, wie gesagt, das erste Mal. Das war so, mhm, das allererste Mal. Mhm. Und ja, wie sich dann halt so ergibt, ne? Ja gut, was hat's denn nicht funktioniert? Ja, es war wahrscheinlich zu schnell. Aber du hast auf jeden Fall, wollen wir ganz offen reden, du hast einen hochgekriegt? Ja. Ja. Und die Sache war sehr schnell erledigt bei dir? Mhm. Ja. Relativ schnell. Und dann habe ich das hinterher noch versucht zu erklären. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, dass sie die Erste war. Mhm. Und dann ging das Gelächter los. Wer hat die gelacht? Ja. Die hat gelacht? Ja. Wie alt war, ist die? Sie war relativ, ja, sie ist wesentlich jünger wie ich. Sie war 24. Naja, egal. Ein dummes Ding, würde ich sagen. Extrem peinlich vor allen Dingen. Nein, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde ihre Reaktion peinlich. Nee, also ich finde ganz, nein, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, also mir hat das sämtliche Hoffnung genommen. Ach, du spinnst doch. Nee, doch. Nein, wirklich. Also erstmal sollte diese, erstmal finde ich es sehr ehrlich von dir, dass du das ihr gesagt hast, dass es zum ersten Mal war. Da sollte jede Frau, jeder eigentlich ordentlicher Mensch, sollte da erstmal Respekt vorhaben und dieses auch wertschätzen. Dann sollte sie sich eigentlich auch noch geehrt fühlen, dass du mit ihr zum allerersten Mal Sex hattest. Wirklich. Da muss ich dazu sagen, das war die Neugier. Ja, ist ja egal. Ja. Und ich denke, das Schlimme an der ganzen Sache ist, also meine Kollegen und so, mhm, bei denen ist das gang und gäbe. Und ich habe immer nur gesagt, also ich weiß nicht, also das wäre nicht mein Ding. Und gestern muss ich ganz ehrlich dazu sagen, da war das die Neugier. Jetzt sag mir bitte mal, bitte, Christoph, warum bist du so, entschuldige bitte, wenn ich das so wertend sage, so verquast drauf, dass du dir das aufbewahren möchtest für, weiß ich wo, wann, wie? Das mag meine Erziehung sein. Also ich bin bibeltreuer Christ. Mhm, das, ja, muss das eine, muss das andere ja nicht bedingen. Ich kenne viele, viele bibeltreue Christen, die durchaus auch vor der Ehe guten Gewissens mit ihren Freunden oder Freundinnen Sex haben. Gut, okay, aber ich habe... Wäre jetzt eine theologische Diskussion. Schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben nicht in der Ehe war, mhm, und weil es die Neugier war, das ist das andere Problem. Also ich finde, das belastet ist das enorm, dass ich das eingegangen bin, was gestern passiert ist. Und zum anderen eben, wie gesagt, diese Blamage. Also ja. Es war im Prinzip eine Blamage. Also gegen 2000 Jahre Christentum und schlechtes Gewissen kann ich leider jetzt in ein paar Minuten hier nicht anreden. Ich finde, du solltest überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben. Ich finde auch, dass du dich überhaupt nicht blamiert hast. Nach meinem Geschmack hat diese Frau sich blamiert. Wenn du da zu früh gekommen bist, finde ich völlig normal. Wenn man mit 34 zum ersten Mal mit einer Frau schläft, dass man da relativ schnell dann zur Sache kommt. Kann passieren. Finde ich normal, finde ich völlig normal. Diesbezüglich bin ich da so nicht informiert. Also wie gesagt, also für mich war es eine Riesenblamage und ich setze dich da hin und lacht mich aus. Also, ich hoffe, du hast sie gleich rausgeschmissen. Es war ja, wie gesagt, also nicht bei mir. Ach ja, klar, stimmt, ja. Ja. Ja. Ich habe mich angezogen. Ich hoffe, du bist schnell nach Hause gegangen. Ja, genau. Ja, ich bin nach Hause gegangen. Also, und dann war ich so frustriert, da habe ich mir erstmal eingetrunken. Also Christoph, ich möchte dich wirklich ermutigen, diesbezüglich weiter deine weiter zu trainieren und deine Erfahrungen zu sammeln. Ja, wirklich. Die nächste Frau wird schon besser. Es ist schon mal vollkommen klar, dass ich diesbezüglich also jetzt erstmal ein bisschen gehandicapt bin. Also ja. Ich weiß also ehrlich gesagt noch nicht, wie ich mich beim nächsten Mal verhalten soll. Und siehst du, und wenn du dir mal überlegst, ich hätte die Frau jetzt geheiratet zum Beispiel. Eben. Überlegst du das mal. Deswegen sage ich ja, dann hätten wir in der Hochzeitsnacht im Bett gelegen. Christoph, und das ist doch absolute Chaos, wäre. Aber das ist doch genau das Argument, deswegen alle Menschen und ich auch immer sage, lebt euch erstmal aus und macht eure Erfahrungen. Das ist genau das Argument, was du jetzt gerade gebracht hast. Was wäre, wenn du dir das nur aufbewahrt hättest? Dann ist wiederum eine Sache, also weiß ich nicht. Also da bin ich, wie gesagt, wenn da kann, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann jetzt hier nicht die Vielliebereien. Das ist nicht mein Ding. Mein Gott, du musst doch nicht die Vielliebereien preisen. Was ich nur finde, ist, dass es durchaus in Ordnung ist, dass du als erwachsener Mann, wenn du dich in eine Frau verliebst, die du vielleicht gar nicht heiraten möchtest, dass du mit der Sex haben kannst. Du lieber Himmel, natürlich kannst du das. Und ich sage es nur nochmal und möchte dich ermutigen, dieses weiterhin zu versuchen und zu probieren. Wir können da jetzt gar theologisch nicht drüber reden. Dann reden wir da in 3 Stunden noch drüber. Da möchte ich auch gar nicht mit anfangen. Nur wie gesagt, also ich halte diesen Ansatz, diesen theologischen Ansatz, finde ich fürchterlich. Das ist Quark. Das macht aus den Menschen wirklich Krüppel seelisch. Und ich kriege immer so einen Hals, wenn ich das höre. Ich habe selbst früher so eine religiöse Richtung mal am eigenen Leibe erlebt und weiß, wie idiotisch das ist, mit Verlaub gesagt. Also du kennst das Problem auch. Ich kenne das Problem sehr gut und auch aus eigener Erfahrung. Wenn man sich liebt, kann man auch miteinander schlafen. Dagegen hat der liebe Gott überhaupt gar nichts. Der liebe Gott freut sich, wenn die Menschen sich lieb haben. Christoph, in diesem Sinne. Ich danke dir. Tschüss, Christoph. Alles klar. Tschüss. Marian. Marian? Mann. Ja. Ein Mann. Hallo. Ein Mann ist das. Marian. Hallo, Jürgen. Ja, 18 Jahre. Genau. Ja, mein Name, da werde ich schon öfter drauf angesprochen, aber ist doch schon ein Männername. Klingt so ein bisschen, also wenn ich jetzt so heißen würde, wäre das ja lustig. Marian Domian. Klingt aber auch nicht schlecht. Ja, das klingt auch. Klingt besser als dieser doofe Vorname Jürgen. Ja. Marian, warum hast du angerufen? Und zwar geht es bei mir darum, ich habe für die Schule, also ich bin jetzt im Augenblick in der 12. Klasse, nochmal als Wiederholer. Mhm. Weil ich halt viele Fehlstunden hatte. Mhm. Gut, und dann habe ich halt irgendwie, bin ich über einen Kumpel drangekommen, doch Atteste so zu fälschen halt. Darf ich mal kurz fragen, warum du so viele Fehlstunden hattest? Das ging halt darum, weil ich so viel Marihuana mir gekauft habe. Und lagst bekifft in der Ecke. Geraucht habe und keine Lust mehr hatte auf irgendwas. Mhm. Ich war halt nur so ziemlich von morgens bis abends halt nur dann die Grastüten am Rauchen. Mhm. Und deswegen bin ich da halt so richtig weitergekommen in der Schule, ja. Mhm. Und schlimme Auswirkung von Gras, ne? Ja, ich meine, keine Farbenlose, finde ich scheiße, wenn das so läuft. Also, ja gut, ich meine, ich habe das jetzt halt dann natürlich stark eingestellt. Mhm. Das war halt dann letztes Jahr gewesen, genau vor einem Jahr circa. Und jetzt rauche ich halt trotzdem noch ein bisschen weiter, nur halt gediegener, nicht so viel, sag ich mal, dann ist es ja halt doch schon besser. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, Atteste? Atteste, ja. Erzähl mal weiter. Habe ich mir dann halt, um nicht von der Schule zu fliegen, eventuell, weil ich halt doch relativ viele Fehlstunden hatte, Atteste gefälscht. Mhm. Und die kamen dann halt aus allen Orten auch. Also Atteste von Ärzten oder wie? Atteste von, ich meine, ich habe mir halt einen Stempel gemacht, mhm, von einem Arzt, ich weiß nicht, ob der den gleichen Stempel hat, mhm, und habe halt einfach so ein Kölzel drunter gesetzt und reingeschrieben, ja, von dem und dem vielten bis zu dem und so vielten Jahr konnte er halt nicht zur Schule kommen. Und das hat sich dann halt rumgesprochen. Und damit habe ich dann halt ein Geschäft aufgezogen. Es war halt so, dass Mitschüler halt ankamen und sagen, ja, hier, hey, könntest du mir nicht auch mal eins abdrücken oder eins mal eben machen? Ich wollte jetzt halt am 11.11., sag ich mal, nach Köln trinken gehen und nicht in der Schule sein halt. Und da waren halt auch schon ein paar Vorbestellungen jetzt, nur ist das jetzt halt am Donnerstag rausgekommen, also gestern. Wie ist es rausgekommen? Ja, und zwar bei einem, der ist halt ein sehr schlechter Schüler, auch sehr unbeliebt bei den Lehrern. Den haben sie mal an die Kandare genommen jetzt halt, weil er halt so viel gefehlt hat. Und dann haben sie mir mal die Attest mal angeguckt halt und verglichen halt noch mit anderen. Und das, mein Fehler war halt, dass ich da halt nur einen Arzt gewählt habe. Also ist es rausgekommen, dass das Ding gefälscht war, oder ist auch rausgekommen, dass du das gefälscht hast? Es ist auch rausgekommen, dass ich das gefälscht habe. So, wie war die Reaktion? Er hat es dann halt erzählt. Ja, wie war die Reaktion jetzt von Seiten der Schule? Von Seiten der Schule bin ich halt geflogen. Ja, zu Recht, finde ich. Zu Recht? Ja, na klar. Bist du des Wahnsinns? Also A, wir nennen es mal ganz einfach Urkundenfälschung, was du da betrieben hast. Das für dich zu machen, ist schon eine heiße Angelegenheit. Dieses dann auch noch anderen anzubieten und damit Geld zu machen, das ist kriminell, Mensch. Ja, nur ich habe es halt gemacht, so, um mir halt den Gasunterhalt zu finanzieren. Ja, bist du denn bescheuert, das als Rechtfertigung anzugeben? Ja. Meinst du denn irgendjemand? Ja, ich meine, hast du gerade auch gekifft im Moment? Ja. Ich mag das, ja. Das Gespräch ist so ein bisschen kantig. Kantig. Ja, du gehst nicht so direkt auf das ein, was ich sage und frage. Daher schien mir das gerade so. Ja, weil ich vielleicht da, weil mich das halt jetzt ein bisschen aufregt, dass du da halt so gegen bist. Natürlich. Bist du das Wahnsinns, wenn du solche kriminellen Machenschaften da anzettelst, nee, nur um dein Grad, nichts gegen ein Pfeilchen ab und zu, aber nur um das zu finanzieren, finde ich nicht in Ordnung. Nur die hätten ja sowieso gefehlt und ich meine, es ist halt in der Oberstufe so, man muss dann halt nicht immer kommen oder so und ich meine, jeder weiß das und jeder schreibt sich halt die Entschuldigung selber und das war halt nur so eine kleine Hilfe. Also du hast jetzt gerade einen auf die Nase gekriegt, vielleicht ist das eine Lehre. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wer weiß, was der nächste Schritt dann bei dir wäre. Was ist denn das? Das ist natürlich jetzt auch meine Eltern, die wissen ja bis jetzt noch nicht Bescheid. Ich bin jetzt seit 2 Tagen mein Kumpel jetzt erstmal und weiß halt auch nicht, ob ich dir das jetzt mal so direkt sagen soll, weil... Über kurz oder lang musst du es ihnen ja sagen. Weil ich bin halt auch schon gut im Stress jetzt, wegen der Schule halt auch, ne? Also ich finde das alles richtig und das musst du jetzt ausbaden. Und ich hätte mich eigentlich viel lieber mit dir unterhalten im klaren Kopf. Ich glaube, dann wäre das Gespräch auch für dich besser gewesen, als wenn du dir ja vorher eine Dröhnung reinziehst. Nee, ich bin ja nicht zu gedröhnt oder so. Ich meine, wenn ich mir halt ein Grastütchen rauche, dann wäre ich halt innovativer und auch redefreudiger. Ich merke, wie innovativ du bist. Wie viel rauchst du denn am Tag überhaupt? Ja, heute habe ich nur so 1 Gramm geraucht, über den Tag jetzt. Also das fing halt dann schon halt morgen um 12 an, da bin ich dann nach Holland gefahren, ne? Also ich finde, das ist dir, also ich sag dir meine Meinung, ich finde, dass du das radikal reduzieren solltest. Du hast dich ja schon ganz schön reingeritten. War das ein Gymnasium oder eine Fachoberschule? Nee, das war ein Gymnasium. Ein Gymnasium. Ja, wie soll es weitergehen? Ja, also ich habe mir halt gedacht, jetzt selbst anzupflanzen. Ach so, du willst also weitermachen? Ja, weil Alkohol werde ich halt nicht so in den Zustand versetzt, den ich mir wünsche. Wer finanziert? Ich will das jetzt halt nicht verkaufen oder so, sondern halt nur für meinen Eigenbedarf. Wie willst du dich denn finanzieren in Zukunft? Von wem kriegst du Geld? Also ich krieg halt ein bisschen noch von meinen Eltern. Das ist die Frage, ob sich das dann jetzt nicht erübrigt hat. Ich hoffe, dass du keinen Pfennig mehr kriegst. Ich habe eine Arbeitsstelle, also einen Nebenjob halt. Was machst du? Ich arbeite im Aldi. Und da kriege ich halt auch 620. Kann ich dir auch schon prophezeien, dass das nicht mehr lange dauert, dann fliegst du da auch raus. Und dann bist du bald ganz auf der schiefen Bahn. Da fängst du nämlich an, mit allen möglichen Kram zu handeln. Na, tolle Zukunft. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt dadurch in schlimme Szenen komme und so. Ich meine, du verbaust dir doch, du verbaust dir doch, du verbaust dir, willst dein Leben lang beim Aldi arbeiten? Nee, ich wollte ja mein Abitur machen, nur jetzt hat sich das halt... Eben, du verbaust dir doch eben durch diese ganzen Aktionen und durch diese Verhaltensweisen, verbaust du dir jetzt erstmal deine Zukunft. Und es wird immer schwieriger für dich. Ja, ich weiß jetzt halt gar nicht, was ich überhaupt jetzt mal so anstellen soll. Ich wüsste, was du anstellen sollst. Den ganzen Scheiß erstmal vom Tisch und versuchen, irgendwie vielleicht auf eine andere Schule zu kommen oder eine Lehre zu machen. Auf jeden Fall irgendwie was Handfestes jetzt anzufangen. Und du denkst, das ist doch Wahnsinn, du denkst darüber nach, deine Alternative besteht darin, ich pflanze jetzt das Zeug mir selbst an und gehe ein bisschen jobben beim Aldi und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, prinzipiell ist das eine kurzfristige Lösung. Ist mir zu lasch. Und ich hoffe, dass deine Eltern den Geldhahn abdrehen, damit du richtig unter Druck gerätst und du kapierst, wie ernst die Situation für dich auch ist. Ja, nur ich meine, ich bin ja jetzt halt schon drin. Ich meine, warum soll man mich jetzt dann halt noch so fertig machen? Damit du selbst initiativ wirst und dich selbst aus dem Dreck rausziehst, das kannst du noch. Diese scheiß Marihuana, also in alles in Ehren, aber das macht die Leute wirklich so platt und so lasch bisweilen. Nur meine Freunde, die sind halt alle nur am Rauchen. Na toll, dann verliere ich. Wenn ich das halt nicht mehr machen würde oder so, dann würde ich die halt sicher auch verlieren. Ja, na und? Na und? Was ist das für ein Argument? Wenn deine Freunde Heroin nehmen, nimmst du auch Heroin, weil die Freunde das nehmen. Ja, nee, ich meine, das ist ja Heroin und Gras, das sind ja zwei. Ja, ich sag ja jetzt nur als Beispiel. Das ist doch kein Argument, nur weil die das machen, musst du es auch machen. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Tritt dich in den Arsch aber 10-mal, damit du ein bisschen jetzt aus den Socken wiederkommst. Meinst du, da kriege ich noch Arztprobleme jetzt irgendwie mit den Behörden? Das halte ich auch für möglich, ja. Halte ich auch für möglich. Und du weißt nicht zufällig, was es da gibt oder so. Sonst habe ich mir halt überlegt, dass ich erstmal was abhaue aus Deutschland. Du bist wohl nicht mehr ganz klar im Hirn. Wenn du jetzt eine Anzeige an den Hals kriegst, was ich für möglich halte, dann bade diese Sache auch aus. Wenn du jetzt abhaust, machst du alles nur noch viel schlimmer. Nur ich habe halt gedacht, gediegen in Spanien irgendwo am Strand. Sehr gediegen, ja, sehr gediegen. So wie ich dich jetzt einschätze, haben sie dich sowieso in ein paar Wochen und dann wird alles noch krasser. Marian! Na gut. Werd initiativ. Ich glaube nicht, dass ich sehr viel bewirkt habe jetzt durch meine Meinung. Ich habe sie dir erstmal gesagt und vielleicht tut sich doch ein bisschen was. Durch deine Meinung weiß ich ja halt, wie die Leute wohl reagieren werden, ne, auf so eine Aktion. Mhm. Meine Eltern insbesondere halt auch. Und deswegen werde ich mich jetzt wohl erstmal... Ich bin nicht auf Seiten deiner Eltern, ich bin auf deiner Seite. Weil ich denke, dass... Ich schlag dir doch jetzt nicht den moralischen Hammer an den Kopf. Ich habe darüber nachgedacht, wie du dein Leben am besten jetzt wieder in den Griff kriegen kannst. So habe ich argumentiert. Nur so möchte ich mich verstanden wissen. Okay? Also du willst mein Bestes. Ja. Was soll ich dich beschimpfen? Ich kenne dich ja gar nicht. Na gut, das finde ich korrekt. Also wenn du das so meinst, dass das korrekt ist, dann okay, dann werde ich halt gucken. Meinst du, ich sollte mich schon mal stellen oder wäre das nicht so angebracht? Ich weiß ja gar nicht, hat die Schule dich denn angezeigt? Die Schule hat mich erstmal gefeuert und ich sag mal, ich weiß nicht, die Schule lässt sich da wahrscheinlich halt nicht lumpen, ne? Dann würde ich nochmal mit dem Schulleiter reden, wie er gedenkt vorzugehen. Weil da könnte ich eventuell ja noch was rausschlagen. Dann. Vielleicht, ja. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Okay, ich wünsche dir auch viel Glück für deine Sendung. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, Peter, 28 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Peter, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, ich hatte schon am letzten Freitag und am Montag jetzt mit dir telefoniert. Ach, ich weiß. Diese unglaubliche Geschichte. Genau. Diese wahnsinnige Geschichte, wo wir alle denken, das kann man sich besser gar nicht ausdenken. Ja. Fass du es doch noch mal kurz zusammen für unsere Zuschauer, die jetzt nicht die ganze Zeit dabei waren und Zuhörer. Naja, also ich versuche es kurz zu machen. Also ich habe eine Freundin, die ist 12 Jahre älter als ich, also 40. Genau. Und mit der bin ich seit 9 Monaten zusammen. Und schon seitdem wir zusammen sind, hat sie mir schon immer erzählt, dass sie eine Tochter hat. Mit der hat sie schon seit 3 Jahren fast keinen Kontakt mehr und weiß nicht, wo die steckt. Und parallel dazu war ich mal im Bordell und war zufällig bei dieser Tochter, ohne es zu wissen. Mhm. Und habe jetzt ja letzte Woche anhand von Fotos gemerkt, dass das die Tochter ist. Und welcher Zufall so wollte, haben die Mutter und die Tochter sich jetzt getroffen. Wissen aber beide nicht, oder also die Tochter hat der Mutter nicht erzählt, dass sie prostituiert ist. Und die Mutter weiß auch nicht, dass ich bei der Tochter war. Naja, und dieses Treffen fand ja auch zusammen mit dir statt, ne? Ganz genau. Und letztens hast du erzählt, bei unserem letzten Gespräch, dass die Tochter, die Prostituierte, von ihrer Mutter, also deiner Freundin, 5.000-6.000 Mark haben möchte. Ja, 5.000 Mark. Angeblich, um ein Geschäft aufzumachen. Mhm. Du bist aber sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Dieses Geld hast du zusammen mit deiner älteren Freundin zusammengespart, weil ihr einen Urlaub unternehmen wollt. Ja. Ja, also ist es auch dein Geld, sozusagen. Genau. Und du standst bei unserem letzten Gespräch in der großen Bredouille, was mache ich jetzt? Im Prinzip möchtest du nicht, dass deine Freundin ihrer Tochter dieses Geld gibt. Mhm. Weil du Sorge hast, das ist futsch und weg. Genau. Mhm. Und wie hat sich jetzt die letzten Tage die Geschichte weiterentwickelt? Na, eigentlich wird es immer schlimmer und ich weiß jetzt auch echt nicht mehr, was ich machen soll, weil heute sollte praktisch diese Übergabe, soll ich mal, sein. Und wir wollten eigentlich, haben wir gedacht, wir fahren zu Maike in die Wohnung. Ich habe das als, als letzte Rettung. Also Maike ist die Tochter, ne? Maike ist die Tochter. Mhm. Ich habe zu Angelika, meiner Freundin, gesagt, Mensch, lass uns doch Maike zu Hause in ihrer Wohnung besuchen. Mhm. Das natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Mutter so irgendwie rauskriegt, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Aber Maike war da, glaube ich, ziemlich, also ist irgendwie ein Schlitzohr, weil sie hat dann gesagt, Mensch, ich lade euch schön zum Essen ein. Mhm. Und jetzt war es so, die Tochter hat uns zum Essen eingeladen, sag ich mal, hat 150 Mark investiert. Mhm. Und die Mutter hat ja jetzt unsere 5.000 Mark gegeben. Hat sie gegeben? Ja, ich wusste ja, ich kann ja auch nichts machen. Ich wusste nicht, hatte Angst, meine Freundin zu verlieren. Und jetzt wird die Sache auch immer schlimmer, weil die Tochter hat jetzt so voller Freude von ihrem Modegeschäft erzählt, dass jetzt Angelika schon überlegt, mit ihrem Job aufzuhören. Also die arbeitet, die ist Beamte, arbeitet im Finanzamt, hat eigentlich eine ganz gute Stelle. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, Mensch, in so ein eigenes Geschäft, das war schon immer mein Traum. Und weil die Tochter gesagt hat, ja, Mama, dann steig doch damit ein. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst ich das von Angelika nehmen soll. Aber sie würde doch erst einsteigen, wenn sie dieses Geschäft dann auch leibhaftig mal sehen würde. Ja, aber sie hat jetzt schon, Maike, irgendwie schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass sie noch mehr Geld rausrückt. Ich glaube das einfach nicht mehr, das mit dem Modegeschäft. Ich denke, die will die Mutter übers Ohr hauen, oder? Peter, ich muss mal eben meine Regie fragen. Ich verstehe meinen Bildschirm hier nicht. Könnt ihr mir das mal erklären? Wir nehmen, Peter, wenn du gestattest, bleib du bitte jetzt auch auf jeden Fall am Telefon. Ja. Wir nehmen jetzt mal einen zusätzlichen Anrufer mit in unsere Leitung. Ja. Dieser Anrufer heißt das weiß ich auch nicht genau. Meine Leute haben hier jemanden dazugeschaltet. Darius, 25 Jahre alt. Ja. Hallo Darius. Ja, hallo Domian. Hast du zu diesem Thema oder hast du Peter vielleicht einen Rat zu geben? Ja, allerdings, ne, ich habe das jetzt gehört, was er gesagt hat. Der ist ja total, also, das ist der Wahnsinn, ne? Also der Peter, du kennst mich nicht, ne? Aber ich arbeite da in der gleiche Viertel da, wo Maike arbeitet. Du kennst Maike? Ich kenne Maike, ja. Aha. Und wie hast du sie denn jetzt identifiziert aufgrund? Ja, ich habe die Geschichte gehört und er hat ja auch gesagt, in welchem Laden die arbeitet. Und ich kenne ja den Laden. Stimmt, hat er letztens gesagt, ja. Ist Libelle hier in Hannover, ne? Ja. Und nennen wir es ruhig noch einmal. Ja, ja, okay. Ja. Sag, was du zu sagen hast. Nicht gut eigentlich, aber ich arbeite jedenfalls gegenüber. Ich kenne Maike, ich kenne auch ihren Chef. Mhm. Und ich weiß, was sie mit ihrem Geld macht da. Was macht sie denn mit ihrem Geld? Ja, die schnuppt sich das in die Nase rein, ne? Mhm. Die guckt da. Peter. Und wenn er doch nur einen Pfennig hingibt, ne, das ist alles fast ohne Boden, ne? Aber Darius, jetzt lassen wir Peter mal was dazu sagen. Bist du sicher, dass das Maike ist? Da gibt es doch viele Mädchen. Ich meine... Also Peter, selbst... Du bist so Blondine, ne? Ja. Ja. Peter, aber du bist doch... Ich wusste es. Aber jetzt habe ich dir doch schon die 5.000 Mark gegeben. Mhm. Ja, Alter, für die ist zu spät wahrscheinlich, ne, aber... Weißt du, was ich mittlerweile glaube, Peter? Ja? Ich glaube... Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du mit der Wahrheit rausrücken musst. Du musst mit deiner Freundin, das bist du deiner Freundin schuldig, der Angelika, du musst ihr alles sagen. Es geht so nicht weiter. Ja. Es geht so nicht weiter. Du musst ja auch beichten, dass du eben in einem Bordell warst und die Sache verstrickt sich immer mehr. Und stell dir mal vor, die gibt ihren Job auf. Stell dir das mal vor. Ja. Ich bin ja auch arbeitslos und ich bin ja irgendwie auch von meiner Freundin abhängig. Und ich habe natürlich Angst, sie zu verlieren. Und Ja, aber die Gefahr, dass du sie verlierst, wird ja immer größer, je mehr Unstimmigkeiten da entstehen und je weiter ihr euch da hinein verstrickt. Hm. Darf ich den auch mal fragen? Wie heißt der? Darius, er ist noch am Darius. Ja, ich meine, gibt's denn da nicht die Möglichkeit, dass sie da vielleicht aufhört oder dass sie das nur übergangsweise macht? Ich kenne mich da ja auch nicht aus in diesem Milieu. Das wird Darius schwerlich beantworten können, vermute ich mal. Er hat es ja nur beobachtet und will jetzt warnen, ne? So verstehe ich deinen Anruf, Darius. Ja, ich kann dir schon sagen, also die Maike wird so schnell nicht da rauskommen, ne? Mhm. Und vor allem, wenn die einmal guckst, ne, das ist auch nicht so jetzt so, dass die damit aufhört, ne? Mhm. Mhm. Das geht länger, ne? Und das, ja, bis zum Ende, ne? Mhm. Ja. Ich meine nicht von Cox, aber ich meine, was mal ab, ne? Also Darius, ich finde es erstmal von dir sehr nett, dass du uns angerufen hast und dich dazu äußerst und warnst auch. Ich meine, damit kann man ja vielleicht noch Schlimmeres jetzt verhindern. Und ich hoffe das für ja, Peter, ne? Ja, und ich sage Peter, wirklich, Peter, jetzt nimm deinen ganzen Mut zusammen und rede mit Angelika, Tacheles. Ja, nicht. Aber was soll ich dir denn jetzt sagen? Alles, genauso wie du es hier uns auch erzählt hast. Ja. Ja? Ja, hoffentlich schmeißt die mich da nicht raus. Dann sitze ich auf der Straße. Das hoffen wir für dich, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so enttäuscht ist von ihrer Tochter, dass sie schon auch weiter an der Beziehung interessiert ist, wenn du ganz offen mit ihr umgehst. Ja. Also toi, toi, toi, vielleicht unterhalten wir beide uns nochmal. Und ich bedanke mich bei Darius recht herzlich. Ja, bitte, ne? Ist kein Problem. Ihr beiden, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Jerome. Ja, ganz richtig, hallo Jürgen. Jerome, 58 Jahre alt. Ja, 58, hallo Jürgen. Hallo. Jürgen, ich habe was zum Thema Erben zu sagen. Das war ja mal vor Tagen bei dir das Thema. Testamente, genau. Mhm. Genau, Testamente. Ich habe vor anderthalb Jahren meinen Freund verloren. Ja. Und wir haben einen Erbvertrag gehabt und ich war der Alleinerbe. Das lief auf Gegenseitigkeit, wer uns zuerst stirbt. Und ich muss sagen, gerade in unseren Kreisen, man muss die Dinge fest in der Hand haben. Man muss auch notariell was haben. Mhm. Bei mir in der Familie war es so, beziehungsweise auf der Familie meines Freundes, das waren nur Ärzte und Juristen, und die hätten das auch irgendwann eines Tages vielleicht angefochten. Mhm. Was meinst du in unseren Kreisen? Ich bin mit meinem Freund fast 23 Jahre befreundet gewesen. Eine schwule Beziehung? Ja, eine richtig. Schwule Ehe, leider keine richtige Ehe, aber ja, ein ähnliches Verhältnis, ja. Und wir haben damals, vor 4 Jahren, also 4 Jahre zuvor, einen Erbvertrag geschlossen vor der ersten großen OP. Das hat mir ein Arzt im Krankenhaus geraten, der wohl auch von der Familie ist, sage ich mal. Und es stellte fest, dass wir sehr lange Jahre befreundet waren und sagte, haben also von der Familie ist, heißt, dass er auch schwul ist. Genau, ja. Richtig. Wir müssen das ja ein bisschen übersetzen für die Menschen im Lande draußen. Ja, ja. Und dann haben wir dieses auch gemacht und mein Freund sagt, wir machen was Notarielles, denn wir hatten einiges zusammen. Und dann haben wir dieses gemacht und das ist mir auch, wie gesagt, sehr gelegen gekommen. Mhm. Ich muss dazu sagen, in dieser ganzen Geschichte, ich hatte von meinem Freund eine Auskunftsberechtigung im Krankenhaus. Ich habe also nirgends Schwierigkeiten gehabt, um irgendwelche medizinischen Auskünfte zu kriegen. Mhm. Und somit lief dieser Erbvertrag. Mein Freund ist dann nach 4 Jahren gestorben. Mhm. Ich hatte auch von meinem Freund in der Hand, weil die Familie in Norddeutschland wohnt, ein Schriftstück, das mir die Beerdigungs- und die Grabpflegerangelegenheit obliegen. Mhm. Mein Freund ist privat zu Hause gestorben und als Lebensgefährte hat man keinerlei Rechte über die Verfügung der Leiche. Mhm. Das hätten nur in dem Falle, wo Eltern noch lebten, die Eltern gehabt oder die Geschwister. Wie skandalös, ne? Da lebt man 30 Jahre mit einem Menschen zusammen. Ja. Und irgendwelche fernen Verwandten, die vielleicht unter Umständen gar keinen engen Kontakt mehr zu dem Verstorbenen haben. Ja gut, in deinem Fall jetzt schon, aber es könnte ja auch noch anders gewesen sein. Ja, es kann genauso gut anders sein. Unglaublich. Ich hoffe wirklich nur, dass es bald da zu einer radikalen gesetzlichen Änderung kommt. Mhm. Denn wie gesagt, ich mache es auch aus dem Grunde, weil ich auch mal anderen Leuten zeigen müssen, welchen Weg man gehen muss. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte das große Glück, mein Freund wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Mhm. Und ich hatte diese Schriftstücke alle in der Hand. Mhm. Also nochmal eins an, ihr habt einen Erbvertrag erst damals abgeschlossen. Ja. Und die anderen Sachen zusätzlich vereinbart. Ja. Mhm. Auch notariell beglaubigt. Alles notariell beglaubigt. Mhm. Und das kann dann auch nicht angefochten werden. Nein, das kann nicht angefochten werden. Der Arzt wies mich ja darauf hin, weil mein Freund, der hatte Gehirntumor und sagte, der kann nach der ersten OP eine Wesensveränderung auftreten. Mhm. Und da wir ja in der Familie Juristen und Ärzte haben, sah mein Freund auch die Gefahr, dass man die Sachen anfechten würde, weil wir einige Sachen zusammen haben. Ich möchte das nicht detailliert hier darstellen. Ja. Und wie gesagt, der Arzt hatte das aus den Gesprächen schon rausgehört. Ich muss auch sagen, die Ärzte im Krankenhaus haben mir mehrfach bestätigt, sagte, wenn alle Ehepartner so zu ihren Ehepartnern halten, wie ihr das macht, dass ich erlebe das häufig auf der Station hier, dass sie sind ja jeden Tag für ihn da. Mhm. Ich hatte auch die Zeit dafür, muss ich auch sagen. Mhm. Und ich bereue die Zeit auch nicht, die ich gemacht habe. Das war in den 23 Jahren, war, wo wir sagen, die schönste Zeit noch zum Schluss, die wir miteinander, weil das so intensiv alles miteinander war. Ich habe meinen Freund dann zum Schluss zu Hause noch ein Vierteljahr gepflegt unter Morphiden. Und ich habe auch nie gewusst, dass ich das kann. Ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht, das stehe ich nicht durch. Aber man kann so vieles. Ja, man kann so viel, ja. Man kann wirklich viel. Und ich muss das sagen, ich habe dieses Schriftstück von der Leiche, für die Leiche, das habe ich nicht gebraucht. Dieses Unternehmen hier am Ort, sagte der Herr, da habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe diese Dinge häufiger gesagt, ich brauche das Schriftstück nicht von Ihnen. Wie hat sich denn die Familie verhalten? Hat die das respektiert? Ja. Sie hat es respektiert. Hattet ihr denn früher auch Kontakt mit der Familie? Ja, kompletten Kontakt. Der Kontakt war in Ordnung. Nur wir sahen die Gefahr. Mein Freund sah immer die Gefahr. Wenn mir was passiert, dann, was wir schon von anderen Freundespaaren gehört haben, dann steht der Lebenspartner da und hat gar keine Rechte. Aber nee, ich meine, bei uns war es auch so, 4 Wochen vor dem Tod fragte man einige Dinge ab. Was wird mit dem und was wird mit dem und was wird mit dem? Dann habe ich die Fakten auf den Tisch gelegt. Wir haben nie in der Familie darüber geredet, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, dass wir was gemacht haben. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, so und so ist das, wir haben einen Erbvertrag, das gehört mir eh schon, das gehört mir auch schon und ich bin der Alleinerbe. Also aufgrund deiner gemachten Erfahrung jetzt, verstehe ich jetzt auch diesen Anruf, dass du andere Leute informieren möchtest, andere schwule Pärchen, lesbische Paare, die lange zusammenleben, dass auf jeden Fall so ein Erbvertrag gemacht werden sollte. Das muss notariell sein. Notariell, beglaube ich, ganz genau. Das andere bringt alles nichts, das kann man anfechten. Ne? Ja, ja. Je nachdem, was man für Leute hat oder was man für Freunde hat, Juristen hat, das kann man anfechten. Die Gefahr bestand ja bei uns. Ja. Jetzt klingelt deine Uhr im Hintergrund. Das ist für uns das Signal, dass ich mal ein kleines Päuschen machen wollte. Ja, wünsche ich dir auch. Ich danke dir für deinen Anruf und für die Informationen. Das finde ich sehr wichtig und gut, dass du es auch hast rüberbringen können. Ja, ich sage schönen Dank und schöne Grüße an dein Team. Du hast ein super Team und viel Kraft wünsche ich dir für deine Sendung. Wenn ich höre, was zum Beispiel über den Äther kommt, wie wir vorgestern, also... Ja. Kann man nur noch schlucken. Ne? Ich möchte vielleicht, wo du gerade vorgestern ansprichst, es geht ja um den Fall Nevete, möchte ich dich und jetzt auch die anderen Zuschauer und Zuhörer, die vorgestern dabei waren, noch weiter informieren. Wir haben jetzt diesen Fall, weil er wirklich so schwerwiegend ist, an die Behörden übergeben. Ja, super. Und sobald wir da Einzelheiten erfahren, wir erfahren das wahrscheinlich jetzt nicht so schnell und sofort, werden wir das natürlich jetzt an euch auch weitergeben. Ja. Weil die Anteilnahme enorm war. Wir haben... ich mache diese Sendung jetzt seit 3,5 Jahren. Ja, wir haben noch nie so eine riesige Resonanz bekommen vom Publikum. Wir haben tausende von Anfragen, E-Mails und Faxen bekommen. Leute, die sich erschütternd geäußert haben. Ich habe auch mehr Stand der Tränen in den Augen. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, sowas. Ne? Ja, es ist unglaublich schlimm. Wie so ein hilflosen Mensch ist, was vergangen wird. Ja. Alles da fehlen einem wirklich die Worte. Und ich hoffe, dass das jetzt den richtigen Gang nimmt, das Ganze, und dass Nevete für die letzten Monate, die hier noch bleiben, einigermaßen gut leben kann. Und ja, ich denke auch mal, dass die Mutter dahinter mit umgehen kann. Ja. Jerome, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Ciao. Und jetzt 1.32 Uhr, 33 gleich, und wir machen eine kleine Pause. Hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben heute Abend eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch hier ganz einfach bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Nächster Anrufer ist Stefan und Stefan ist 35 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Stefan. Hallo Domian. Ich grüße dich, was ist dein Thema? Ja, Domian, ich möchte bezüglich auf dein erstes Thema kommen. Heute Abend der erste Anruf, der hat mich also zum Weinen gebracht vorhin. Und zwar ging es da um dieses Lachen von seiner Freundin beim ersten Geschlechtsverkehr. Ja. Und es hat mich also unheimlich zum zum Weinen gebracht. Dass die Frau gelacht hat. Ja, dass die Frau gelacht hat. Und ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Dieses Lachen von der Frau, das kann auch ein Lachen der Frau über sich selbst sein. Das ist ziemlich pervers. Inwiefern? Ich habe das vorhin schon beim ersten Gespräch so ein bisschen erläutert, dass ich also jahrelang darüber meditiert habe, wenn man über jemand anders lacht, dann lacht man eigentlich über sich selbst. Ach, wir wollen das gar nicht entschuldigen jetzt. Ich finde, das ist eine ziemlich blöde Reaktion. So klingt das fast schon erklärend, ne? Ja, das ist unheimlich schlimm. Gerade beim ersten Mal. Also das ist wahrscheinlich total schlimm für denjenigen. Was meinst du denn, warum diese Frau dann über sich selbst auch gelacht hat in der Situation? Ja, ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Ich kann mir nur vielleicht erklären, dass sie über gewisse Verhaltensweisen von sich selbst gelacht hat, dass sie damit vielleicht nicht klargekommen ist, wie sie sich selbst verhalten hat. Hm. Ich weiß es nicht genau, wie das alles abgelaufen ist, wie das sexuell alles abgelaufen ist. Mir ist es scheißegal, was in der Frau vorgegangen ist. Ich finde es einfach unglaublich, dass sie das getan hat. Und mit 24 Jahren muss man auch so reif sein, dass man das dann unterdrückt, selbst wenn einem da irgendwie danach ist. Der ist einfach zu früh gekommen. Die Sache war wahrscheinlich nach drei Minuten beendet. Ja, das ist halt das absolute Thema, dass man dann überhaupt versucht, nicht zu lachen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann einen so für das ganze Leben verletzen. Das ist also unheimlich schlimm und gerade beim ersten Mal. Ist dir das denn auch schon mal passiert, dass du da so gut drüber reden kannst? Jetzt beim Geschlechtsverkehr nicht. Ich habe ein anderes Problem. Also ich habe vor 15 Jahren sehr stark gestottert und musste Referate halten und die Leute haben sich schon vorher über mich schlapp gelacht. Also sie wussten, ich komme am so und so vielten komme ich dran und dann haben sie sich schon schlapp gelacht. Und da musste ich dann vor die Klasse und da musste ich dann die Referate halten. Und ich hatte so einen Bammel davor und hab dann drei Flaschen Sekt davor getrunken und bin dann reingegangen und habe dann das Referat gehalten. Haben die denn dann auch gelacht, wenn du gestottert hast? Also ein bisschen schon, ja. Also es kam schon zum Stottern dann? Es kam schon teilweise zum Stottern. Ich habe einfach dann plötzlich fing es dann los und habe ich nichts mehr ausgebracht. Also kannst du das richtig gut nachvollziehen, was das bedeutet, wegen einer Sache, die bei einem selbst nicht so richtig funktioniert, ausgelacht zu werden? Natürlich, das kann ich absolut nachvollziehen. Da wird auch sofort drüber gelacht, aber dieses Lachen darf man, aber das ist so sauschwierig, darum habe ich da meditiert drüber und was weiß ich drüber gemacht. Das ist so sauschwierig, weil derjenige nicht über den anderen lacht, sondern der lacht über sich selbst eigentlich. Hat ja diese Sichtweise so ein bisschen geholfen, zu verkraften? Das hat mir erst geholfen, ja, dass die anderen über sich selbst lachen und die lachen mich nicht aus, die lachen über sich selbst, weil sie selber damit nicht klarkommen. Über diese Schwäche. Ja, das war zur Schulzeit, was du gerade erzählt hast. Nun bist du heute 35 Jahre alt und sprichst ja perfekt. Wie hast du das Stottern überwunden? Boah, schwierig zu sagen, du. Ich habe einiges mitgemacht. Hast du Therapien gemacht? Oder Ich habe ein paar Psychotherapien gemacht und lag da auf der Couch und habe jahrelang da was erzählt, dem Psychotherapeuten was erzählt und hin und her, so ein Austausch immer wieder. Austausch hin und her und hast du denn während deiner ganzen Kindheit auch gestottert? Kindheit und Jugend? Das eigentlich nicht. Nee, das fing an während der Lehrzeit. Da soll ich so ein Referat halten. Und die waren alle schon viel weiter während der Lehrzeit wie ich. Und plötzlich fing das an. Ich habe kein Wort mehr rausgebracht vor dem Videorekorder. Und fühlte mich dann so schlimm. Vor dem Videorekorder? Ja, vor dem Videorekorder. Der hat so eine Videokamera aufgestellt. Ach so. Ja, wie schlimm. Und dann musste ich dann da sprechen und dann kein Wort mehr rausgebracht. Was machst du heute vom Beruf? Ich bin noch Student. Also kann es da auch durchaus passieren, dass du da Referate halten musst, ne? Menschen. Aber ich meine, du hast ja die absolute Feuerprobe bestanden. Du hast jetzt hier vor Hunderttausenden gesprochen und es hat wunderbar geklappt. Also du wolltest erzählen, dass es oftmals auch mit einem selbst zu tun hat, wenn man dann in solchen Situationen andere Leute wegen ihrer Unzulänglichkeiten auslacht. Ja, und das ist der absolute springende Punkt. Und es ist sowas von wichtig, wenn das jemand erfährt draußen jetzt in der Welt. Wenn jemand einen auslacht, oder wenn man denkt, dass man ausgelacht wird, das stimmt nicht. Derjenige lacht über sich selbst. Der lacht einen nicht aus. Der ist unsicher. Und ich hab das, da hat man so hart dran zu knabbern. Und wenn das die Welt erfährt, diese Offenbarung, das ist so wichtig, wenn die Menschen das erfahren, dass man nicht über den anderen lacht, sondern also, viele lachen nur über sich selbst, weil sie also wir haben jetzt nicht klarkommen. Diese Offenbarung hast du jetzt der Welt kundgetan. Ja. Und wir denken da noch ein bisschen drüber nach jetzt. Super. Stefan, viel Erfolg beim Studium. Was studierst du denn? Wirtschaftsingenieurwesen. Wissenschaft. Wirtschaftsingenieurwesen. Ja. Viel Glück, alles Gute. Okay. Tschüss. Ja. Süße Träume, ne? Danke, danke. Süße selbst ihn, auch. Ne? Tschüss. Süße Träume hat er mir gewünscht. Kurt, 17 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Kurt, schönen guten Morgen. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, und zwar mein Thema ist, ich habe einen richtigen Putz- und Waschfimmel. Du hast einen richtigen Putz- und Waschfimmel? Ja. Fangen wir mal mit dem Putzfimmel an. Was putzt du denn wie Jack? Also, ja, was heißt ich putz? Ja, das ist so, ich komme von der Arbeit nach Hause. Was arbeitest du? Also vom Beruf. Also ich bin jetzt in der Ausbildung, 2 Jahre schon als Koch. Als Koch? Ja. Da muss man auch viel putzen. Ja, da muss ich auch. Hoffe ich zumindest, dass es bei euch sauber ist, wo du kochst. Ja. Ja, so du kommst von der Arbeit nach Hause und dann putzt du dein Klo, oder was? Ja, zum Beispiel. Wohnst du denn allein oder wohnst du noch bei den Eltern? Ja, ich wohne bei meinen Eltern. Meine Schwester wohnt auch noch zu Hause. Ja, das ist so. Ich gehe ins Kinderzimmer, wo dann denke ich erstmal, boah, du musst den Boden saugen, auch wenn da nur ein Krummel ist. Oder ich gehe auf Toilette, boah, da ist wieder ein Fleck auf dem Boden oder so. Oder der Toilettenrand ist verpinkelt. Sehr zur Freude deiner Mutter sicher, ne? Ja, was meinst du, wie viele Mütter jetzt denken, ach, wäre meiner doch auch so, wie der kocht? Ja gut, aber das ist gar nicht so gut, Domian. Ja, also wir wollen jetzt ein bisschen ernster darüber reden. Ja. Heißt das wirklich, dass du von der Arbeit kommst und als allererstes anfängst, da rumzuschrubben und zu saugen? Ja, genau. Immer? Ja, ich tue meine Sachen erstmal ordentlich wegtun und ja, dann fängt das an, putzen im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer auch? Ja, saugen, in der Küche, den... Jeden Abend, wenn du von der Arbeit kommst? Ja, immer, jeden Tag. Was sagt deine Mutter dazu? Ja, die sagt schon, der ist verrückt, der. Also du putzt dann wirklich eure gesamte Wohnung? Ja, genau. Wie viele Stunden putzt du die Wohnung? Boah, 2, manchmal sogar 3. Täglich? Ja. Da bleibt ja gar nicht mehr viel Freizeit dann. Wenn du von der Arbeit kommst und dann noch 3 Stunden putzt, bist du fertig. Ja, dann bin ich richtig kaputt. So, und du hast gerade gesagt Putz und Waschfimmel. Was heißt denn Waschfimmel? Ja, das heißt, ich muss immer, also ich habe seit meinem 14. Lebensjahr habe ich das. Und jetzt, ich werde nächstes Jahr 18. So, und das war so gewesen. Einmal war so Dreck auf meine Hose. Boah, sag ich so, boah, deine Hose ist so dreckig, die musst du noch mal waschen. Da habe ich gesehen, dass mein Schrank so leer ist. Da habe ich gesagt, boah, den musst du doch mal vollhauen. Ey. Du hast die ganzen Sachen in der Wäsche. Ach, du wäschst dann Wäsche? Ich dachte, du würdest dich waschen. Ja, ja, dann auch. Das fing dann so an. Ich habe dann auch meinen Schrank, jeden Tag habe ich voll. Auch vorhin, ich hatte vorhin eine Jeanshose, also vor einer Stunde. Die war dreckig geworden durch 3 Kakaoflecken, also so kleine, musste ich sofort waschen. Jemand hat gesagt, du kannst doch nicht wegen einer Hose die Waschmaschine. Dann habt ihr, ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch dann einen irrsinnigen Wasserverbrauch. Ja. Ja, vor allen Dingen, wir müssen sehr viel Wasser bezahlen und vor allen Dingen, die Mama, die muss im Monat 3 bis 4 Pakete, 10 Kilo Pakete... Tasil kaufen, oder sowas, oder ja. Omo. Auf jeden Fall, ja, dann ist das so, ich komme von der Arbeit, hab dann geputzt, dann muss ich duschen. Und ich dusche manchmal 3-4 Mal am Tag, wenn das geht, wenn ich frei habe oder so. Oder dann gehe ich hin, wenn ich einem die Hand gebe oder ich habe telefoniert oder so, ich muss mir sofort die Hände waschen. Sag mal, gibt es überhaupt dann noch andere Aktivitäten in deiner Freizeit? Ne, eigentlich nicht so. Nehmen wir mal so den klassischen Fall. Du hast der Samstagabend, du hast frei, musst nicht arbeiten. Was machst du Samstagabend? Morgen Abend zum Beispiel? Ja, dann gucke ich auch Fernsehen. Also nachdem du gewaschen und geputzt hast. Ja. Du gehst nie so mit Freunden mal aus. Ja, selten. Disco ist nicht angesagt. Doch, ab und zu mal, ja. Hast du eine Freundin? Nee, im Moment nicht. Hattest du denn mal eine? Ja, ich hatte mal eine. Aber das ist eine längere Sache oder eher kurz? Ja, eine längere Sache. Wie lange denn? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und warst du da auch schon so drauf? Ja, das war so 14, 15, 16 und dann hat die gesagt, ich halte das nicht mehr mit dir aus. Sagte, ich halte das nicht mehr aus. Die kam nach Hause, sagte, nee, ich schaff das nicht mehr, du bist verrückt, du bist geistesgestört. So nennt die das. Sagen deine Eltern das auch so krass? Sagen die auch, dass du verrückt bist? Na, die gucken das schon gar nicht mehr hin. Also die Mama hat heute gesagt, hör mal, du bist so ehrlich bescheuert. Du kannst doch nicht wegen einer Hose eine Maschine anschmeißen. Die sagt, hör mal, wie viel Stromverbrauch, Waschpulververbrauch und so weiter. Kurt, versuch dich doch mal zu erinnern, wann das genau angefangen hat. Genau? Mhm. Also, ja, genau, also so, wann war das gewesen? 14? Mhm. Ja, 3 Jahre genau. War damals irgendwas, nachdem du das dann angefangen hast? Wie meinst du? Ist da irgendwas passiert? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, was heißt vorgefallen? Ich frag dich so. So irgendwie mit Stress? Bitte? Mit Stress oder so? Ja, vielleicht sowas. Hast du irgendwie, ja, zum Beispiel war Stress oder hast du einen Streit mit jemandem gehabt oder irgendwas? Ja, da war mal so gewesen, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, die Mama, die hat auch immer geschimpft, weil ich immer dreckige Sachen anhatte und so. Früher war das ja auch so. Wir haben mal in Meiderich gewohnt. Mhm. Jetzt wohnen wir ja in Marxow. So, und in Meiderich kam ich immer dreckig nach Hause und so. Ja, und so fing das dann an. Ja, so fing das dann an. Weißt du was, Kurt? Ich glaube, dass das klingt so fast ein bisschen witzig, wie du das erzählst. Aber ich glaube nicht, dass das witzig ist. Ich glaube, dass das eine ernstzunehmende Geschichte ist. Ja, manchmal muss ich richtig darüber lachen. Mhm. Manchmal ist das auch richtig blöd. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das immer schlimmer wird, so vom Monat zu Monat? Ja, das wird schlimmer. Mhm. Vor allen Dingen, letzte Woche bin ich hingegangen. Da waren meine Eltern im Urlaub gewesen, also für eine Woche. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe die ganze Wohnung fast leer gemacht, habe alles gestrichen und so. Mhm. Wie so ein Geistesbescheuerten. So. Mhm. Pass auf, Kurt. Ich finde, du solltest dich mal mit einem guten Arzt, einem guten Psychologen darüber unterhalten. Aha. Und besonders finde ich, dass du jetzt mit meiner guten Psychologin dich mal unterhalten solltest. Ja. Nämlich mit der Elke Dunajski. Domian. Die kann dir ein paar Tipps geben. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, wenn das Mädchen, was letzte Woche, also vor 2 Tagen gesprochen hat, das habe ich ja mitgehört. Ja. Ich höre deine Sendung ja auch schon seit 2 Jahren. Mhm. Also ich wollte dem Mädchen auch noch mal sagen, alles Gute wünsche ich ihr noch. Ja. Ja, und ja, was heißt gute Besserung, kann man ja jetzt nicht so sagen, ne? Aber ich fand das auch sehr schrecklich, wo ich das gehört habe, da musste ich anfangen zu weinen. Mhm. Vor allen Dingen meine Oma, die hatte Krebs gehabt. Mhm. Es war nicht das gleiche, aber die hatte auch ein Bein abgehabt. Mhm. Die hatte eine Prothese gehabt. Mhm. Und dann vor allen Dingen, ich habe ja auch immer gesehen, wie die gehumpelt hat. Und dann so ein armes Kind, 15 Jahre alt, beide Beine ab und dann geschändet täglich. Ja, das ist schlimm. Lieber Kurt, was deine Sache angeht, leg mal auf und die Elke wird dich gleich zurückrufen. Okay. Alles Gute. Ja, ich wollte dir noch sagen, deine Sendung ist echt super. Also, danke dir vielmals. Das echt gut. Vielen Dank. Tschüss. Wo ich dir noch was zu sagen wollte. Jetzt aber schnell. Ich finde dein T-Shirt, was du da anhast, ne? Ja. Diesen Simpson drauf, ne? Das finde ich super. Ja, ich finde es auch sehr schön. Ja, das finde ich gut. Ich sollte öfter meine Brust entblößen, damit ihr den Simpson auch richtig sehen könnt. Mit diesem Telefon, das sieht aus so, irgendwie wie du, so der telefoniert. jetzt ist es aber gut. Ja. Sehe ich aus wie Simpson? Wie Homer? Aber das sieht auch so, als wenn er die Leute so unterhält. Das ist sehr pfiffig. Domian sitzt und telefoniert und hat auf der Brust einen Homer, der auch telefoniert. So Kurt, leg mal auf und die Elke ruft dich gleich wieder an. Okay. Bye bye. Tschüss. Isabel, 20 Jahre alt. Genau. Hallo Isabel, was ist dein Thema? Hallo. Ja, ursprünglich habe ich angerufen, weil ich heute einen Brief von meiner Freundin bekommen habe. Mhm. Und zwar, das ist eine ziemlich gute Freundin von mir. Mhm. Wir waren auf dem Internat zusammen, also ich bin jetzt noch nicht mehr. Mhm. Und habe ich schon länger geahnt, sage ich mal. Und heute hat sie mir halt ein Liebesgeständnis gemacht. Und wie eng seid ihr denn befreundet eigentlich? Seid ihr so die besten Freundinnen gewesen? Nein, beste Freundin nicht, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also Internat ist eigentlich so Big Family, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das weiß ich auch nicht. Also wir haben immer sehr intensiv über irgendwelche Sachen geredet, die uns verbunden haben oder belastet haben, wie auch immer. Also schon eine sehr gute Freundschaft. So, jetzt kam dieser Liebesbrief. Genau. Also Andeutungen kamen vorher auch schon immer und dachte ich immer so, oh oh. Und heute hat es mir halt letztendlich dann gestanden. Wie hat es denn formuliert? Oh, irgendwie hat sie geschrieben, ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber vielleicht soll ich dir jetzt endlich mal sagen und endlich mal mit der Wahrheit rausrücken, Und fällt mir auch gar nicht so schwer, das zu sagen. Und ich bin in dich verliebt und ich war noch nie in ein Mädchen so verliebt wie in dich. Mhm. Oder ja, ein Mädchen habe ich auch ein bisschen gestutzt, weil ich eigentlich vorher, ich kenne sie eigentlich nur, als sie mit Jungs zusammen war. Mhm. Ich weiß es aber auch nicht genau. Also bist du dir nicht sicher, ob du die Erste bist? Genau. Das ist richtig. Ja, jetzt hast du diesen Brief wie aus heiterem Himmel bekommen, ne? Obwohl du so ein bisschen so Ahnung schon hattest, hast du gerade gesagt. Wie hast du ihn denn aufgenommen, diesen Brief? Also, ich finde es nicht schlimm. Mhm. Das Einzige, was ich im Moment, also ich weiß nicht genau, wie ich mich ihr gegenüber jetzt am besten verhalte, weil ich Angst habe, ihr weh zu tun. Also du kannst es nicht in dieser Weise wieder erwidern. Du bist nicht in sie verliebt. Nein, ich ist so, wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten. Mhm. Ich habe irgendwie gerade so Stress beziehungsweise allgemein. Ich habe einfach gar keine Lust mehr, irgendwas mit irgendjemandem anzufangen. Ja gut, aber jetzt müssen wir erstmal über die Grundvoraussetzungen sprechen. Du bist weder bisexuell noch lesbisch. Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht ist kein klares Nein. Genau, ich weiß es. Also ich habe nie direkt drüber nachgedacht. Mhm. Ich weiß, dass ich öfter mal Mädchen hinterher gucke. Aha. Mich dafür schon interessiere. Hey. Ja, klar, hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ich habe mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, mit einer Frau intim zu werden. Mhm. Und auch so, ich weiß nicht, ob es an meinem Vorstellungsvermögen liegt, ob da die Grenzen sind, weil ich es einfach noch nie erlebt habe oder so. Mhm. Oder aber interessant finde ich ja schon mal, dass du hättest jetzt auch sagen können, nee, das ist nicht meine Welt und Schluss aus Basta, ich möchte eine enge Freundschaft haben, aber intim, das ist nicht mein Ding. Du hast es ja jetzt ein bisschen relativiert, ne? Ja. Lass uns einfach mal so stehen. Das müssen wir gar nicht weiter jetzt ausklamüsern. Aber du möchtest auf jeden Fall weiter Kontakt zu dieser Freundin haben. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, also es ist schon eine gute Freundin. Mhm. Es ist so, im Internat ist es so, dass man sich viele Sachen verbinden einfach auch, weil ich glaube, es sind ganz wenige Leute auf dem Internat, die keine Probleme mitbringen und die aus keinen Gründen irgendwie da sind, warum man. Also man hat irgendwie immer Gründe, warum man da ist. Ich finde, Isabel, dass man da keine Rücksicht nehmen sollte auf, dass man den anderen verletzt. Die Wahrheit ist das Wichtige. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du ihr das so sagst, wie du es mir gerade gesagt hast, finde ich das eine wunderbare Aussage. Hm. Genauso, dass du es ihr genauso sagst. Na, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor mir irgendwie, weil angenommen, ich habe sie jetzt auch eingeladen, ich habe jetzt eine eigene Wohnung und das war vor kurzem und gesagt, ja, komm doch mal endlich vorbei, muss jetzt alles mal angucken. Mhm. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich mich dann vielleicht auf was einlasse und sie sich da große Hoffnung macht. Mach dir nicht so viele Gedanken über sie. Wenn du dich da ein bisschen drauf einlässt, wirst du das bestimmt nicht ihr zuliebe tun, sondern dann hast du auch einen Drang dazu. Und das ist eine Erfahrung für dich. Dann kannst du immer noch einen Rückzieher machen, wenn es nicht deine Welt ist. Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Moment hänge ich mich da auch unheimlich in was rein, weil ich... Also ich habe irgendwie da so einen Stress mit mir selber gerade, weil ich einfach, weiß nicht, bin mit den Männern, habe ich irgendwie noch nicht so tolle Erfahrungen gemacht, sag ich jetzt mal. Also Isabel, nochmal, ich finde, die Grundmaxime sollte sein, erstmal mach dir keine großen Gedanken, wie dieses nun bei ihr ankommt und ob du sie verletzt oder nicht verletzt, sondern mache alles das, was dir gemäß ist. Dass du mit dir im Reinen bist. Wenn du sie gerne anfassen wollen möchtest und streichen möchtest und du fühlst dich gut dabei, du bist das Kriterium, dann ist es auch gut. Wenn du da keinen Bock drauf hast, sag ihr das sofort, ich möchte das nicht und ziehe die Grenze. Mhm. Und ich würde an deiner Stelle auch das ruhig, wenn du in irgendeiner Weise so ein bisschen auch mit dir experimentieren möchtest, mach's doch. Du hast ja gar nichts zu verlieren. Du hast nur die Chance, Erfahrungen zu sammeln. Aber das will ich dir nicht einreden. Du musst es genauso machen, wie dein Gefühl es dir sagt. Ja, klar. Also, und deswegen würde ich jetzt den Kontakt auch nicht abbrechen an deiner Stelle. Nein, Gottes Willen, also das hatte ich auch nicht vor, weil also dazu sind wir auch so gut befreundet. Eben, wenn man so gut befreundet ist, kann man auch so offen darüber reden. Und je offener, desto besser. Das macht die Qualität einer Freundschaft aus. Wenn man ganz offen miteinander redet, auch wenn das für den anderen manchmal schmerzhaft und hart ist. Aber das ist eine gute Grundlage, vielleicht auch für später. Mhm. Möchte ich dich zu ermutigen. Ja, es ist, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ganz komisch irgendwie. Wann kommt sie denn zu Besuch? Im Moment haben wir noch keinen Termin ausgemacht, weil es ist noch ein bisschen schwierig. Sie ist erst 16. Ja. Und ihre Eltern sind da sehr komisch. Und das muss alles erst abgeklärt werden mit den Eltern, auch vom Internat aus, wenn sie irgendwo hinfährt. Mhm. Und die kennen mich noch überhaupt nicht. Mhm. Und ich denke mal, die haben letztes Mal auch schon Probleme gemacht, als ich sie eingeladen habe, irgendwie, dass das dann. Sie wird wahrscheinlich zittern. Wie nimmt Isabelle den Brief auf? Ja, das kann sein. Verfolgt sie diese Sendung manchmal? Kann es sein, dass sie uns zugehört hat? Nee, das kann garantiert nicht sein, weil die muss jetzt im Bett liegen. Schlafen. Im Internat kann man solche Sachen ja auch umgehen. Wie du ja auch weißt. Ne? Ganz gut, ja. Isabel, ja, das ist praktischer daran, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Ich hoffe, dass du da aus den Socken kommst mit irgendwie. Und dass ihr beide eine Ebene findet miteinander. Das wäre doch schön. Ja, ich hoffe das. Alles Gute, viel Glück. Danke. Tschüss. Jetzt begrüße ich die Elisabeth noch, 38, hallo. Ja, hallo Domian. Domina bin ich noch nicht. Ja, aber ich bin so sauer. Ich war heute Abend im Westerwald in einem sogenannten Schwank, hat mich eine Freundin mit hingeschleppt und sowas Schwulenfeindliches habe ich seit Jahren nicht mehr. Nein, im Westerwald. Ja, ich bin völlig empört. Erzähl uns alles. Hört noch darüber, dass meine Freundin sich nicht solidarisch erklärt hat. Ich bin raus aus der Veranstaltung, weil ich sie so unmöglich fand. Schwule sind wortwörtlich krank, pervers und gehören umgedreht, umgepolt. Und das haben sie in diesem Schwank, können Sie ja vorstellen, Bauernhof und tralala. Also ein Theaterstück, ne? Ein volkstümliches Theater. Von einer Laiengruppe und ja, und sie wollten, da haben sich lustig gemacht, auf die Schenkel geklopft, ach, ist es doch lustig, wie man mit Schwulen einen netten Abend erleben kann, indem man über sie herzieht. Ich bin so betroffen, weil ich selber eine Lesbe bin und mich wahnsinnig empört habe. Hast du gepfiffen? Bitte? Hast du gepfiffen? Nee, meine Freundin hat mich davon abgehalten, hat mich auch im Foyer, wo ich dann unheimlichen Zoff gemacht habe, zurückgehalten. Mhm. Ich bin mit dieser Frau 10 Jahre befreundet. Mhm. Das ist nicht meine Beziehungsfrau. Die war auch dabei. Mhm. Sie ist eher eine ruhige. Ich war immer schon ein bisschen... Hört mal, ihr Süßen, was treibt euch denn in einen Bauernschwank? Na, ich wusste nicht, was da ist. Die Freundin hat gesagt, kommt mit. Ich finde es noch nicht mal schlimm, dass ich da hingekommen bin. Nein. Ich finde es so schlimm, dass sowas heute noch vor Jugendlichen gespielt wird. Du rennst natürlich hier, das weißt du, ne? Bei mir von der Tür an ein. Ja. Aber ich habe jetzt den ganzen Abend rumtelefoniert. Ich will Kanal 10, ein regionaler Sender, hat das aufgezeichnet. Ich möchte, dass eine Schwulenorganisation aus Koblenz dazu eine Stellungnahme spricht oder so. Wir können ja von hier aus mal dieses Stück ächten. Wie heißt es denn? Das heißt Maximilian der Starke. Und es läuft nur noch am Sonntag. Das ist so eine Laienspielgruppe. Aber vor wahnsinnig viel Publikum haben die das schon 4-mal gespielt. So, jetzt erzähl uns doch mal, das ist ja auch interessant. Wie hat denn das Westerwälder Publikum darauf reagiert? Außer mir und meiner Lebenspartnerin hat niemand das für schlimm oder ernst genommen. Mhm. Ich habe gesagt, wenn da Behinderten, ich habe das auch im Foyer laut diskutiert, ich habe gesagt, wenn da Behinderte beschimpft worden wären, vielleicht auch Ausländer, dann wäre eine Empörung durch das Publikum gemacht. Aber mit Schwulen und Lesben kann man es machen. Mhm. Und es ist nicht nur die Empörung, dass sowas heute noch präsentiert wird und die Leute dazu krölen und lachen. Also man könnte ja was Wunderbares organisieren. Ich sage das mal jetzt so ganz spontan. Koblenz ist die nächste größere Stadt. Ja. Sagst du. Und da gibt es sicher die eine oder andere aktive Schwule und Lesben. Nein, ich habe schon überall versucht anzurufen. Leider Gottes gibt es keine, die ich erreiche. Ich würde gern am Sonntag eine Aktion davor machen. Bitte rufe auf. Nicht Randale. Nein. Ich fände es gut, wenn Leute, die Schwulen freundlich und Lesben freundlich sind, am Sonntagabend in Simmern im Westerwald, nicht im Hunsrück, hinkommen und ihren Protest zu solchen schwulenfeindlicher Sendung oder Schwank aufrufen. Sie sollen keine Randale machen. Nein. Gegen Gewalt. Sind wir alle. Elisabeth, ich finde, du hast alle Informationen jetzt gut durchgegeben. Ich kann das nur unterstützen, was du gesagt hast. Und vielleicht sollte sich der ein oder andere hier aus Köln auch auf den Weg nach in den Westerwald machen. Ja, und ich hoffe, dass diese Aktion in irgendeiner Weise fruchtet. Bist du denn am Sonntag auch da? Ich versuche. Dann werden wir am Montag nochmal kurz miteinander telefonieren und du kannst uns erzählen, wie es ausgegangen ist. Okay, alles. Jetzt müssen wir beide uns verabschieden und euch allen, die ihr hinfahrt, toi toi toi, macht da mal ein bisschen... Kommt hin. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, in meiner Technik, sag ich schon, mein Team im Hintergrund, ich sage herzlichen Dank an Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Annette Bastian, Marco Rösseler, Henning Kaiser, Anja Schönhardt, Elke Donaisky. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht Montag.